Good morning, good morning, good morning, all of my friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, all meine Freunde. Let me explain to you why I decided to do this in English and not Portuguese. Lasst mich euch erklären, warum ich entschieden habe, es auf Englisch und nicht nur auf Portugiesisch zu machen. Because I was thinking just doing it in Portuguese, because Daniel is not here. Ich dachte zuerst, dass ich es nur auf Portugiesisch mache, weil Daniel nicht hier ist. And Grace is not here. Und Grace ist auch nicht hier. So I thought, you know, I'll just do it in Portuguese. Deshalb wollte ich es nur auf Portugiesisch machen. But then I realized to how many nations of the world God is taking these messages. Aber dann habe ich daran gedacht, in wie viele Länder der Welt Gott diese Botschaften gebracht hat. We now are in Russia. Wir sind nun in Russland. So we have our own Russian YouTube channel. Wir haben unseren eigenen russischen YouTube-Kanal. We have German, we have English, we have Spanish, we have French, we have Italian channels. Wir haben deutsche, englische, spanische, französische und italienische Kanäle. And they're translating this from English. Und sie übersetzen das aus dem Englischen. So the moment I only speak Portuguese, these people can't translate them. Und wenn ich nur Portugiesisch spreche, können das diese Leute nicht übersetzen. So thank you, Matthäus, for being here. Also danke, Matthäus, dass du hier bist. You are part for touching people all over the globe. Du hast Anteil daran, dass Menschen überall auf diesem Globus berührt werden. I've not even been thinking of doing a prophetic perspective this year. Ich hatte gar nicht vorgehabt, dieses Jahr eine prophetische Perspektive rauszugeben. It's been a very, very busy few months, and now we're going to travel today. Es waren ein paar sehr arbeitsreiche Monate, und heute werden wir auf Reisen gehen. We're going for 5 weeks to Europe. Wir gehen für 5 Wochen nach Europa. And I just felt the urgency last week to spend a couple of days of fast and pray. Doch letzte Woche spürte ich einfach die Dringlichkeit, ein paar Tage mit Fasten und Gebet zu verbringen. And when I was spending this time of fasting and praying, the Lord immediately began to speak to me. Und als ich diese Zeit des Fastens und Betens verbrachte, begann der Herr sofort zu mir zu sprechen. And I said to Matthäus, I think I need to do a prophetic perspective. Can you help me? Can you be with me? Yeah. Und ich sagte zu Matthäus, ich denke, ich muss eine prophetische Perspektive weitergeben. Kannst du mir helfen? So, here is the things that God has shown me specifically for this coming year and for this season. Hier sind also die Dinge, die Gott mir spezifisch für das kommende Jahr und für diese Zeit gezeigt hat. The first thing he said to me, there will be disconnections, divine connections and reconnections. Das erste, was er zu mir sagte, war, es wird Trennungen, göttliche Verbindungen und Wiedervereinigungen geben. And I began to ask the Lord, I said, so what do you mean? Und ich fragte den Herrn, was meinst du damit? And when I asked him, I heard a noise. It was so strong, I could almost hear it with my physical ears. Und als ich ihn das fragte, hörte ich einen Lärm, der so laut war, dass ich ihn beinahe mit meinen physischen Ohren hören konnte. I was sitting in my chair with Jesus. I heard his voice and I was looking like it was very, very real. Ich saß in meinem Sessel mit Jesus und ich hörte diese Stimme und es war sehr, sehr real. And the Lord said to me, what you are hearing is the noise of Ezekiel 37. Und der Herr sagte zu mir, das, was du hörst, ist der Lärm aus Ezekiel 37. You know, in Ezekiel 37, the prophet was taken to the valley of dead bones. Wisst ihr, in Ezekiel 37 wird Ezekiel in das Tal der toten Knochen geführt. And suddenly there was bones joining to bones, so there must have been an incredible noise going on. Und plötzlich kamen die Knochen zusammen und wurden verbunden. Das muss einen unglaublichen Lärm gemacht haben. And in the end, the Bible says there was a great, great army. Und die Bibel sagt, am Ende war dort eine riesengroße Armee. The Lord is saying, and this is what I'm starting to do. I am preparing my army of the last days. Der Herr sagt, und genau das beginne ich zu tun. Ich bereite meine Armee der letzten Tage vor. And he said, it is not going to be a human joining. It's a joining in the spirit. Und er sagte, es wird keine menschliche Vereinigung sein. Es ist eine Vereinigung im Geist. This is why he said, the first thing that you will see is disconnection. Deshalb sagte er, das erste, was du sehen wirst, sind Trennungen. He said, there are people connected with other people that this way they cannot be part of this army. Er sagte, es gibt Menschen, die mit anderen Personen verbunden sind und auf diese Weise können sie nicht Teil dieser Armee sein. They cannot fulfill God's purpose. Sie können so Gottes Bestimmung nicht erfüllen. So I'm going to speak to them and my spirit will move and they will choose to disconnect. Deshalb werde ich zu ihnen sprechen und mein Geist wird sich bewegen und sie werden sich entscheiden, sich zu trennen. Some of these disconnections will be painful, but people will do it because they will follow the Holy Spirit. Einige von diesen Trennungen werden schmerzhaft sein, aber die Leute werden es machen, weil sie dem Heiligen Geist folgen werden. And then there will be a new emphasis on divine connections, not human clever strategic connections. Und dann wird ein neuer Fokus auf göttliche Verbindungen kommen, keine menschlichen klugen und strategischen Verbindungen. So get ready for reconnections and get ready for divine connections. Disconnections and get ready for divine connections. Also stell dich auf Trennungen und auf göttliche Verbindungen ein. And then the Lord said, but there will also be reconnections. Und dann sagte der Herr, aber es wird auch Wiedervereinigungen geben. I said, Lord, what do you mean by reconnections? Explain to me, please. Ich sagte, Herr, was meinst du mit Wiedervereinigungen? Erklär mir das bitte. He said, some people have disconnected from others because of the flesh, offense, wrong motives, and they should have been connected to these people. Er sagte, einige haben sich von anderen getrennt aufgrund des Fleisches wegen Beleidigungen und falschen Motiven, doch sie sollten eigentlich miteinander verbunden sein. And you know what? When I looked, I saw in the spirit many divorced people remarrying the person they divorced from. Und wisst ihr was? Als ich schaute, sah ich im Geist, wie viele geschiedene Menschen die Person wieder heirateten, von der sie sich geschieden hatten. Because they have disconnected for all the wrong reasons, the Spirit of the Lord will speak to them and they will restore the covenant. Denn sie hatten sich getrennt aus all den falschen Gründen. Der Geist des Herrn wird zu ihnen sprechen und sie werden den Bund wiederherstellen. So don't hear what I'm not saying. I'm not saying everybody who disconnected has to be reconnected. That's not what God is saying. Aber hört bitte nicht das, was ich nicht sage. Ich sage nicht, dass jeder, der sich getrennt hat, sich wieder verbinden muss. Das sagt Gott damit nicht. But God has shown me that people have disconnected for all the wrong reasons. It was never his will and they will be reconnected again. Gott hat mir gezeigt, dass sich Menschen aus all diesen falschen Gründen getrennt haben. Es war niemals sein Wille. Und sie werden wieder miteinander verbunden werden. And then God began to speak to me. He said, Rainer, this is not limited to my people only. Und dann begann Gott zu mir zu sprechen und sagte, Rainer, das ist nicht nur auf mein Volk beschränkt. You will see this happen in many different areas. Du wirst sehen, wie das in ganz vielen verschiedenen Bereichen passiert. You will see it happen in personal lives, in churches, even in political areas. Du wirst sehen, wie es im Privatleben, in Gemeinden und sogar in politischen Bereichen geschieht. The Lord said, even on national levels and on business levels, this is going to happen. Der Herr sagte, selbst auf Landesebene und in der Geschäftswelt wird das geschehen. He showed me that there are businesses not prospering today the way they should because they're connected with the wrong people. Er zeigte mir, dass es Unternehmen gibt, die nicht florieren, weil sie mit den falschen Personen verbunden sind. It is like a new alignment that God is bringing to the world. Dies ist eine Art Neuausrichtung, die Gott in diese Welt bringen wird. And as people cry out to be aligned with God's heart, God can join the right people at the right places. Und während Menschen sich danach ausstrecken, an Gottes Herz ausgerichtet zu sein, kann Gott die richtigen Menschen an den richtigen Orten miteinander verbinden. So I heard the Spirit of God saying, I will speak this powerfully to the world. Ich hörte, wie der Geist Gottes sagte, ich werde das mit Kraft in die Welt hineinsprechen. So you guys will hear God saying, divine alignment, divine alignment, divine alignment. Leute, ihr werdet Gott sagen hören, göttliche Ausrichtung, göttliche Ausrichtung, göttliche Ausrichtung. God is calling divine alignment. He's already spoken it in the spirit. Gott ruft göttliche Ausrichtung aus. Er hat es bereits im Geist gesprochen. But as I looked closer, I saw something else that very kind of, I didn't like it, but I saw it. Doch als ich genauer hinschaute, sah ich noch etwas anderes, das mir nicht gefiel, aber ich sah es. I saw a lot of hurt people. Ich sah viele verletzte Menschen. And God didn't do anything to heal them. That's what really upset me. Und Gott tat nichts, um sie zu heilen. Das hat mich wirklich bestürzt. I said, Lord, This has to be painful to you to see so many hurt people. Ich sagte, Herr, das muss dir doch wehtun, so viele verletzte Menschen zu sehen. Even now as I speak, I feel this pain. Selbst jetzt, wenn ich das sage, spüre ich diesen Schmerz. And the Lord said, these are the people who resist divine alignment. That's why they get hurt and there's nothing I can do. Und der Herr sagte, dies sind die Menschen, die sich der göttlichen Verbindung widersetzen. Deshalb werden sie verletzt und es gibt nichts, was ich tun kann. He said, it hurts me too, but there's nothing I can do. Er sagte, es tut mir auch weh, aber es gibt nichts, was ich tun kann. The second thing God said to me, das zweite, was Gott zu mir sagte, ist, that there will be a, and he emphasized the word, there will be a strong shift within the church. Das ist, und er betonte das Wort, es wird einen starken Wandel innerhalb der Gemeinde geben. A strong moving from one place to another place. Eine starke Bewegung von einem Platz zu einem anderen Platz. And the Lord said to me, now I'm going to insist to be the leader of my church. Und der Herr sagte zu mir, jetzt werde ich darauf bestehen, der Leiter meiner Gemeinde zu sein. The Lord said, I will demand leadership over my people. Der Herr sagte, ich werde die Leitung über meine Leute einfordern. And what we will see within the church, und das, was wir in der Gemeinde sehen werden, ist, that Jesus himself is going to create many, many situations, dass Jesus selbst viele Situationen schaffen wird, that will draw the people away from man directly to Jesus, die die Leute weg von Menschen und direkt hin zu Jesus ziehen wird. Suddenly people will become so desperate to have Jesus as their leader. Plötzlich werden die Leute so verzweifelt darauf achten, dass Jesus ihr Leiter ist. And then they will meet a loving Jesus. Und dann wird ihnen ein liebender Jesus begegnen. They will meet a caring Jesus. Sie werden einem fürsorglichen Jesus begegnen. But they will also meet Jesus as a strong leader. Aber sie werden Jesus auch als starken Leiter begegnen. Jesus said, many of my children have been clinging to man as their leaders because they wanted a strong leader. Jesus sagte, viele meiner Kinder haben sich an Menschen als Leiter gehängt, weil sie einen starken Leiter wollten. And the Lord say, they will get to know me as a strong leader. Und der Herr sagte, sie werden mich als starken Leiter kennenlernen. And then the Holy Spirit said, watch Romans 11:22 being fulfilled within the church. Und dann sagte der Heilige Geist, schau zu, wie sich Römer 11:22 in der Gemeinde erfüllen wird. Romans 11:22 says, therefore consider the goodness and the severity of God. Dort steht, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. And Jesus said, I will manifest myself to my people as the one that is kind, but as the one who is a strong leader. Und Jesus sagte, ich werde mich meinem Volk zeigen als derjenige, der freundlich ist, aber auch als der, der ihr starker Leiter ist. There is a movement of the spirit of true repentance coming to the people of God. Es wird eine Bewegung des Geistes zum Volk Gottes kommen, durch die echte Buße entsteht. I saw in a vision big, big, big church meetings. Ich sah in einer Vision riesengroße Gemeindeversammlungen. And the spirit of God suddenly begins to move. Und der Geist Gottes beginnt plötzlich sich zu bewegen. And he will show them how they have replaced Jesus as the strong leader with human strong leaders. Und er wird ihnen zeigen, wie sie Jesus als starken Leiter ersetzt haben durch starke menschliche Leiter. And I saw whole conference stopping. Nobody could preach anymore because everybody was on the floor weeping. Und ich sah, wie eine ganze Konferenz gestoppt wurde. Niemand konnte mehr predigen, weil alle weinend auf dem Boden waren. And they realized how much they've hurt the heart of Jesus. Und sie erkannten, wie sehr dies das Herz von Jesus verletzt hatte. And many leaders will suddenly realize what they have done and they will release the sheep to follow Jesus. Und viele Leiter werden plötzlich erkennen, was sie getan haben. Und sie werden die Schafe freilassen, damit sie Jesus nachfolgen können. And this is going to be such an incredible shift, such a change of mindset within the church. Und das wird so ein großer Wandel, eine so große Veränderung des Denkens innerhalb der Gemeinde sein. And in this vision, Jesus took me into a desert, into a wilderness. Und in dieser Vision brachte mich Jesus dann in eine Wüste. And I saw this really terrible desert and I saw millions of lost sheep. I mean millions. Und ich sah diese riesige, schreckliche Wüste, in der Millionen von verlorenen Schafen waren. Also wirklich Millionen. They were totally lost. They were just running around, not knowing where they're going. What's happening in the future? Sie waren vollkommen verloren. Sie rannten herum und wussten nicht, wohin sie gehen sollten und was in der Zukunft passieren wird. They have disconnected themselves from the people of God for many different reasons. Sie haben sich aus vielen verschiedenen Gründen von Gottes Leuten getrennt. And now they are lost. Und jetzt sind sie verloren. I saw people from every nation just wandering around in the wilderness. Ich sah Menschen aus allen Nationen, die einfach in der Wildnis oder in der Wüste umherwanderten. And they... Sorry. And then I saw Jesus going into the wilderness. Und dann sah ich Jesus, der in die Wüste ging. And he was looking for these lost sheep. Und er suchte nach diesen verlorenen Schafen. And suddenly the shepherd was going after his own sheep that chose to walk away from the flock. Und plötzlich ging der Hirte seinen eigenen Schafen nach, die sich entschieden hatten, von der Herde wegzugehen. And I saw Jesus bending down, wanting to start to pick them up. Und ich sah, wie sich Jesus hinunterbeugte und sie hochheben wollte. And then Jesus will do this. Und dann wird Jesus Folgendes tun. Every one of those sheep who really desire him, he will pick them up in his loving arms. Jedes von diesen Schafen, das sich wirklich danach sehnt, wird er hochheben in seine liebenden Arme. And then Jesus will begin to heal all of the wounds which caused them to go into the wilderness. Und dann wird Jesus anfangen, all die Wunden zu heilen, die sie dazu gebracht haben, in die Wüste zu gehen. And I saw that some sheep refused to accept this. Und ich sah, dass sich einige Schafe weigerten, das anzunehmen. But the majority of sheep will run into the arms of Jesus, their shepherd. Aber die Mehrheit der Schafe rannte in die Arme von Jesus, ihrem Hirten. And as they just surrendered into the loving arms of the shepherd. Und während sie sich in die liebenden Arme des Hirten auslieferten. Jesus said to me. Sagte Jesus zu mir. He said, Reinhard, most of their wounds are self-inflicted, even though they blame others. Reinhard, die meisten von ihren Wunden sind selbst verschuldet, obwohl sie andere deswegen beschuldigen. He said, they blame their leaders, they blame other people, but they are the cause of their own pain. Er sagte, sie beschuldigen ihre Leiter, sie beschuldigen andere Menschen, aber sie sind selbst der Grund für ihre Schmerzen. I said, but how, Jesus? They were wounded by other people. Aber ich sagte, aber wie das, Jesus? Sie wurden doch von anderen Leuten verletzt. And Jesus said, no. Und Jesus sagte, nein. They trusted men more than they trusted me. That's why they got so hurt. Sie haben Menschen mehr vertraut als mir. Deshalb wurden sie so verletzt. They choose to disconnect from people who should have loved them. That's why they got hurt. Sie haben sich entschieden, sich von Menschen zu trennen, die sie lieben sollten. Deshalb wurden sie verletzt. They lived lives that were selfish and for selfish reasons they pursued other people. That's why they got hurt. Sie haben ein egoistisches Leben geführt und sind anderen Personen aus selbstsüchtigen Gründen nachgefolgt. Deshalb wurden sie verletzt. And the Lord said, "But I'm going to heal their wounds." Und der Herr sagte, aber ich werde ihre Wunden heilen. And then he said this to me. Und dann sagte er Folgendes zu mir. All of those who allow me to heal their wounds, all jene, die mir erlauben, ihre Wunden zu heilen, I will completely restore them, werde ich vollkommen wiederherstellen. I will connect them with the right people, ich werde sie mit den richtigen Menschen verbinden, and I will start to use them. Und ich werde anfangen, sie zu gebrauchen. So suddenly I saw this lost, confused, hurt sheep in the wilderness. Plötzlich sah ich diese verlorenen, verwirrten Schafe in der Wildnis. I saw them in the arms of Jesus. Ich sah sie in den Armen Jesu. I saw them being healed. Ich sah, wie sie geheilt wurden. I saw them being connected with the right sheep. Ich sah, wie sie mit den richtigen Schafen verbunden wurden. And I saw them to be used to bring many others to the shepherd. Und ich sah, wie sie gebraucht wurden, um viele andere zum Hirten zu bringen. And I saw the excitement in the heart of Jesus. Und ich sah die Begeisterung im Herzen Jesu. But then I saw something else that really concerned me. Aber dann sah ich noch etwas anderes, das mich wirklich beunruhigt hat. Some of these sheep in the wilderness, they refused to come back to the shepherd. Einige dieser Schafe in der Wüste weigerten sich, zurück zum Hirten zu kommen. And then I saw quite a good number of sheep they began to actually connect with each other. Und dann sah ich eine ganze Reihe von Schafen, die sogar anfingen, sich miteinander zu verbinden. Also die Verletzten, die nicht zu Jesus kommen wollten. And then they justified the state that they were in. Und dann rechtfertigten sie den Zustand, in dem sie waren. They blamed others. Sie beschuldigten andere. And the more they did that, there was this deception coming over them that blinded their eyes completely. Und je mehr sie das taten, desto mehr kam diese Enttäuschung über sie, die ihre Augen vollkommen verblendete. And then among that group of sheep, leader sheep would rise up, but they were as deceived as all the others. Und dann standen unter dieser Gruppe der verblendeten Schafe leitende Schafe auf, aber sie waren genauso getäuscht wie alle anderen. So I saw blind sheep leading blind sheep, wounded sheep leading wounded sheep, confused sheep leading confused sheep. Ich sah also, wie blinde Schafe leiteten, verletzte Schafe leiteten verletzte Schafe, verwirrte Schafe leiteten verwirrte Schafe. And the only thing they did is keep bringing greater blindness, greater confusion and more pain to each other. Und das Einzige, was sie dadurch taten, war, sie erzeugten beieinander größere Blindheit, größere Verwirrung und mehr Schmerz. And Jesus the shepherd could do nothing because that's what they chose to do. Und Jesus, der Hirte, konnte nichts tun, weil sie sich entschieden hatten, so zu handeln. The third thing that God showed me, das Dritte, was Gott mir zeigte, war, that there will be a new level of clash of powers. Dass es ein neues Level des Aufeinanderprallens von Mächten geben wird. In the spiritual world, God showed me what's going on in the spiritual world, and it's really bad. In der geistlichen Welt, Gott zeigte mir, was in der geistlichen Welt vor sich geht, und es ist wirklich schlimm. There are evil forces right now. Es gibt böse Mächte in diesem Moment. In the spiritual world, in the demonic world. In der geistlichen Welt, in der dämonischen Welt. And they are preparing total control of power. Die totale Kontrolle der Macht vorbereiten. Of course, they are putting these thoughts into the hearts of people. Und genau diese Gedanken legen sie in die Herzen der Menschen. So we will see in many levels of this world. Deshalb werden wir sehen, wie auf vielen Ebenen in dieser Welt incredible fight for power. Ein unwahrscheinlich großer Machtkampf stattfinden wird. The Lord showed me this will be on political levels. Der Herr zeigte mir, dass dies auf politischen Ebenen stattfinden wird. What we see today in Europe between Russia and Ukraine is only the first few seeds of what is going to happen. Was wir gerade in Europa zwischen Russland und der Ukraine sehen, sind nur die ersten paar Samen von dem, was geschehen wird. Right now in the spiritual world there is a preparation for the control and power. In diesem Moment findet in der geistlichen Welt eine Vorbereitung statt für die Kontrolle und Macht. And within nations, political parties will fight each other like never before. Und innerhalb von Ländern werden sich die politischen Parteien bekämpfen wie nie zuvor. We will see this even within families. Wir werden das sogar innerhalb von Familien sehen. We will see this in every single area, churches, families, political, nation, worldwide. Wir werden das in jedem einzelnen Bereich sehen, in Gemeinden, Familien, in der Politik, in Nationen, weltweit. We will be shocked what will happen in some business, in some large global businesses. Wir werden schockiert sein, was in einigen großen globalen Unternehmen geschehen wird. How they look like they are good companies, but behind the scene there is a fight for power going on. Es sieht so aus, als ob es gute Unternehmen wären, doch im Hintergrund findet ein Machtkampf statt. The Lord said to me, I will start to bring light to this. Und der Herr sagte zu mir, ich werde anfangen, Licht dort hineinzubringen. I will bring to the news things that are behind the scenes that are so shocking. Ich werde Dinge durch die Nachrichten aufzeigen, die hinter den Kulissen stattfinden und die so schockierend sind. And then the Lord showed me something. Und dann zeigte mir der Herr etwas. He said, some people, even some Christian people. Er sagte, einige Personen, selbst einige Christen, who call themselves Christians, die sich Christen nennen, they are so blinded by their own pride, sind so verblendet durch ihren eigenen Stolz, that they don't even realize what they are doing. Dass sie nicht mal erkennen, was sie tun. They have over and over again chosen to disobey God. Sie haben immer und immer wieder entschieden, Gott nicht zu gehorchen oder sich Gott zu widersetzen. Now they don't even realize what they're doing. Und nun erkennen sie gar nicht mehr, was sie tun. They're going to do everything to fight for power, even destroy many lives. Sie werden alles tun, um für die Macht zu kämpfen, selbst wenn sie dadurch viele Leben zerstören. So you are going to see a clash of powers, like people wanting to have power and they will do everything it costs. Ihr werdet also ein Aufeinanderprallen der Mächte sehen. Die Leute wollen Macht haben und sie tun alles dafür, was immer es kostet. But I saw that in the middle of this terrible mess come the true power. Aber ich sah, dass inmitten dieses schrecklichen Chaos die wahre Macht kam. People will rise up, who will walk in the true power of the kingdom of God will be demonstrated by humility. Menschen werden aufstehen, die in der wahren Macht des Reiches Gottes vorangehen, und sie werden das durch Demut demonstrieren. The humble and the meek, they will possess the kingdom. Die Demütigen und die Sanftmütigen werden das Königreich besitzen. And I saw people who don't consider themselves powerful walking out on the street and demonstrating the true power of the kingdom of God. Und ich sah Menschen, die sich nicht als mächtig betrachten, die durch die Straßen gingen und die wahre Macht des Reiches Gottes demonstrierten. These people will not fight for power at all, but they will walk in power. Diese Menschen werden überhaupt nicht um Macht kämpfen, aber sie werden mit Macht vorangehen. And then this is what the Lord said to me. Und dann sagte der Herr zu mir, that a lot of these people are motivated by the love of money, because that is connected with power. Dass viele von diesen Menschen von der Liebe zum Geld motiviert sind, denn das ist mit Macht verbunden. And then God said to me. Und dann sagte Gott zu mir, Reinhard, I'm looking for people among my children, whom I can trust with the wealth of the nation. Reinhard, ich suche nach Menschen unter meinen Kindern, denen ich den Reichtum der Nationen anvertrauen kann. He said, I want the wealth of the nations to be stewarded by my children, not by evil people. Er sagte, ich möchte, dass die Reichtümer der Nationen von meinen Kindern verwaltet werden, nicht von bösen Menschen. He said, I'm looking for my children who will do this for me. Er sagte, ich suche nach meinen Kindern, die das für mich tun werden. And he said, but there are three conditions for my children to qualify to steward the wealth of the nations. Und er sagte, es gibt drei Bedingungen für meine Kinder, damit sie die Reichtümer der Nationen verwalten können. He said, the first thing is humility. Die erste ist Demut. Those who don't walk in humility, I'm not going to trust them. Wer nicht in Demut vorangeht, dem werde ich nicht vertrauen. He said, secondly, they have to trust 100% in me as their provider and in nothing of their own strength. Er sagte, zweitens müssen sie zu 100% auf mich als ihren Versorger vertrauen und überhaupt nicht auf ihre eigene Stärke. And then the third thing he said, the hearts have to be completely free from any kind of love of money. Und das dritte, was er sagte, war, ihre Herzen müssen vollkommen frei von jeder Form von Geldliebe sein. So the Lord said, where I can find children who walk in humility, who know I'm the provider, nothing else, and who will never love money, I will begin to trust them with the wealth of the nations. Der Herr sagte also, wenn ich Kinder finde, die in Demut leben, wissen, dass ich der Versorger bin und nicht anderes und die niemals das Geld lieben, dann werde ich anfangen, ihnen die Reichtümer der Nationen anzuvertrauen. And the Lord said, the only thing that can show who really qualifies is the testing of the hearts. Und der Herr sagte, das Einzige, was wirklich zeigen kann, wer dafür qualifiziert ist, ist die Überprüfung der Herzen. So God is going to start to test the hearts of his children to see who is ready to steward the wealth of the nations. Gott wird also anfangen, die Herzen seiner Kinder zu prüfen, um zu sehen, wer bereit ist, die Reichtümer der Nationen zu verwalten. I believe there's going to become an incredible shaking and a shift in the financial world on a global basis. Ich glaube, dass es eine unbeschreibliche Erschütterung und eine Verschiebung von Finanzen auf globaler Ebene geben wird. If we think that the financial world is stable or it's truly in the hands of the world, we will have some surprises. Wenn wir denken, dass die finanzielle Welt stabil oder tatsächlich in der Hand der Welt ist, werden wir ein paar Überraschungen erleben. There's going to be big shaking yet to come in the financial world globally. Es wird noch eine große Erschütterung in der globalen Finanzwelt geben. Then the last thing the Lord said to me, the fourth thing. Dann das letzte, was der Herr zu mir sagte, das vierte. Reinhard, he who has ears will hear, and he who has eyes to see will see if they really want to. Reinhard, Wer Ohren hat zu hören, wird hören. Und wer Augen hat zu sehen, wird sehen, wenn sie wirklich wollen. And I said, so I want a little bit more explanation, Lord. Und ich sagte, okay, kannst du mir das bitte ein bisschen genauer erklären, Herr? And this is what he showed me. Und Folgendes zeigte er mir. He said, the ones with a true desire to hear my voice and to see my revelations and secrets, they will hear and see. Er sagte, diejenigen, die ein echtes Verlangen haben, meine Stimme zu hören und die meine Offenbarungen und Geheimnisse sehen wollen, die werden hören und sehen. I saw a whole generation of prophets rising up. Ich sah, wie eine ganze Generation von Propheten aufstand. I saw all over the world people rising up and they can see the secrets of God and they can hear the voice of God for themselves. Ich sah, wie überall auf der Welt Menschen aufgestanden sind und sie konnten die Geheimnisse Gottes sehen und sie konnten die Stimme Gottes selbst hören. The level of their desire which they choose to hear God and see his secrets is what they will experience. In dem Maß, in dem sie sich danach sehnen, Gott zu hören und seine Geheimnisse zu sehen, werden sie es auch erleben. So the Lord is starting to put very small, it's like a knock on the hearts of his people, but very gentle. Der Herr fängt sehr klein an. Es ist wie ein Klopfen an die Herzen dieser Personen, aber sehr sanft. And he's going to look, who is going to respond, who really wants to hear and who really wants to see. Und er wird schauen, wer darauf reagiert, wer wirklich hören will und wer wirklich sehen will. And then these people will begin to hear and see and it will be a new exciting journey in their life. Und dann werden diese Menschen anfangen zu hören und zu sehen und es wird eine neue, faszinierende Reise in ihrem Leben sein. And the next thing he showed me was so serious that I wrote it down very carefully. Und das nächste, was er mir zeigte, war so ernst, dass ich es sorgfältig aufgeschrieben habe. He said, but those who do not truly desire to hear and see. Er sagte, aber diejenigen, die sich nicht ernsthaft danach sehnen, zu hören und zu sehen. They say they want to see or hear, but they don't truly want to see and hear. Sie sagen, dass sie sehen und hören wollen, aber sie wollen nicht ernsthaft sehen und hören. They are trying to take shortcuts. Sie versuchen Abkürzungen zu nehmen. By pursuing the prophets in order to find out the secrets of the heart of God. Indem sie den Propheten nachgehen, um die Geheimnisse im Herzen Gottes herauszufinden. And God said, these people will experience five things. Und Gott sagte, diese Personen werden fünf Dinge erleben. Number one, disappointment. Nummer eins, Enttäuschung. They will be so disappointed because they are pursuing man to find out the secrets of God. Sie werden so enttäuscht sein, weil sie Menschen nachjagen, um die Geheimnisse Gottes herauszufinden. They say they want to hear and see, but they truly don't want to deeply hear and see from the Lord only. Sie sagen, dass sie hören und sehen wollen, aber in ihrem tiefsten Inneren wollen sie nicht nur vom Herrn allein hören. The Lord said, and the second thing that they will experience is disillusionment. Der Herr sagte, und das zweite, was sie erleben werden, ist Disillusionierung. The third thing they will experience is confusion. Das dritte, was sie erleben werden, ist Verwirrung. The more they try to pursue the prophets to hear what God is saying, the more confused they will become. Je mehr sie versuchen, den Propheten nachzugehen, um herauszufinden, was Gott sagt, desto verwirrter werden sie. The next thing they will experience, the fourth thing is anger. Das nächste, das vierte, was sie erleben werden, ist Wut. They will get angry at God. Sie werden wütend auf Gott werden. They will get angry at the prophets. Sie werden wütend über die Propheten. And in the end they will get angry at themselves. Und am Ende werden sie wütend auf sich selbst. And the anger will show the confusion of their own hearts. Und die Wut wird die Verwirrung ihres eigenen Herzens zeigen. And the fifth thing that will happen to them is frustration. Und das fünfte, was ihnen widerfahren wird, ist Frustration. And the Lord wants them to understand that they are experiencing these things. Und der Herr möchte, dass sie verstehen, dass sie diese Dinge erleben. Because they have not truly had ears to hear and eyes to see. Weil sie nicht wirklich Ohren zum Hören und Augen zum Sehen haben. They don't truly choose to draw close to the Lord and find the secrets of his heart for themselves. Sie entscheiden sich nicht wirklich, dem Herrn nahe zu sein und für sich selbst die Geheimnisse seines Herzens zu finden. Those who really want to hear and really want to see will begin to hear and see like never before. Diejenigen, die tatsächlich hören und sehen wollen, werden anfangen, so zu hören und so zu sehen wie nie zuvor. There is a prophetic generation rising up. Es steht eine prophetische Generation auf. The Lord will be their teacher. Der Herr wird ihr Lehrer sein. That's the four things the Lord has shown me. Das sind die vier Dinge, die der Herr mir gezeigt hat. Now I said to Matthäus, I will be happy to also give him time if he feels that God has shown him anything prophetically for this season that we are in. Nun habe ich zu Matthäus gesagt, dass ich ihm ebenfalls gerne Zeit geben will, wenn Gott ihm prophetisch Dinge für diese Zeitperiode gezeigt hat, in der wir uns befinden. Do you have something, Matthäus? Hast du etwas, Matthäus? Ja, ich habe etwas. Ich hatte drei ganz einfache und schnelle Eindrücke bezüglich 2023. I had three very simple and very quick perceptions regarding the year of 2023. Der erste Eindruck, den ich hatte, bezieht sich auf die bösen Taten in dieser Welt. The first perception I had was regarding the evil actions in this world. Und der Herr hat mir gezeigt, dass der Teufel nun handelt, weil er Angst hat. And the Lord said to me, he showed me that the devil is now acting because he's scared. Er handelt nun auf eine andere Weise als die, die wir in der Bibel gesehen haben. The way he's now acting is different than the way we saw it in the Bible. In der Bibel sehen wir, dass der Teufel durch Menschen agiert und sich das in merkwürdigem und komischem Verhalten manifestiert. In the Bible we see that the devil is acting through people and they manifested strange and weird behavior. Doch heute sehen wir, dass der Teufel durch Menschen wirkt, indem sie absolute Ideologien verteidigen. But today we see that the devil is working through people by defending absolute ideologies. Und er hat mir gezeigt, dass Christen wachsam sein müssen. And he showed me that Christians have to be alert. Dass sie das Evangelium nicht in eine Ideologie verwandeln, die verteidigt werden muss. That they must not change the gospel into an ideology that has to be defended. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die sich im Übernatürlichen manifestiert. The gospel is the power of God that manifests in the supernatural. Wenn wir in den Krieg der Ideologien eintreten, if we enter into the war of ideologies, dann werden wir in einen dämonischen Kampf eintreten. Then we will enter into a demonic battle. Wir werden in diesem Kampf nicht nur eintreten, wir werden in diesem Kampf auch enden. We will not enter into the battle, really, we will end in the battle. Der zweite Eindruck, den ich hatte, the second perception that I had, ist eine sehr klare Bewegung innerhalb der Gemeinde. A movement, a very clear movement within the church. Ich hatte das Empfinden, dass alles, was getan werden muss, bereits getan wurde. A sensation that I had, like everything that has to be done, has already been done. Und die Institutionen der Kirche, der Gemeinde, können den Leuten nichts mehr geben, was diese Menschen erwarten. And the institutions of the church, they can't give anymore to the people what the people are expecting. Ich hörte, wie der Heilige Geist mir zeigte, dass die Institution der Gemeinde demontiert werden wird. I heard the Holy Spirit showing me that the institution of the church is going to be dismantled. Und als ich sah und hörte, wie die Institution demontiert wird, and when I saw and when I heard how the institution will be dismantled, sah ich, dass der Fluss Gottes endlich unter Gottes Volk freigesetzt werden kann. I saw that finally the river of God can be released among the people of God. Dort, wo groß angelegte, von Menschen erschaffene Strukturen waren, where there were greatly created structures, humanly created structures, hat der Fluss nun Wälder entstehen lassen. The river has now released forests. Und ich hatte die Wahrnehmung, dass die einzige Struktur, die nun erschaffen wird, and I had this perception that the only structure that will be created, eine spontan vom Schöpfer selbst freigesetzte Struktur ist. It's the structure that is spontaneously by the creator himself released. Nicht ein einziger Mensch kann einen Wald erschaffen. Not a single human being can produce a forest. Und der dritte Eindruck, den ich für das kommende Jahr hatte, and the third perception I had for the coming year, es war ein kurzer Teil von meinem Eindruck. There was a short part from my perception. Ich hörte, wie der Heilige Geist Folgendes sagte. I heard the Holy Spirit say the following. Die Christen werden anfangen zu verstehen. The Christians will begin to understand, was Jesus seinen Jüngern sagen wollte, what Jesus wanted to say to his disciples, als Jesus sagte, wer nicht seinen Vater, seine Mutter, den Bruder, die Schwester hasst und selbst sein eigenes Leben, der kann mir nicht nachfolgen. When Jesus said, those who don't hate the father, the mother, the brother, the sister, he said even his own life, those will not be able to follow me. Das ist der letzte Eindruck, den ich hatte. So that's the last perception I had. Matthäus, I am so thankful for you. You have no idea. Matthäus, ich bin so dankbar für dich. Du hast keine Ahnung. Sometimes my heart hurts a little bit. Manchmal schmerzt mein Herz ein bisschen. That you're so far from me. Dass du so weit weg von mir bist. But whenever my heart hurts, I say, Jesus, we both have to follow our purpose, so I'm fine. Doch immer wenn mein Herz wehtut, sage ich, Jesus, wir beide müssen unserer Bestimmung folgen, deshalb ist das okay. I love you so much and I'm so glad that we both can serve Jesus. Ich liebe dich so sehr und ich bin so froh, dass wir beide Jesus dienen können. And thank you for coming here into this life. Und danke, dass du mit mir in dieses Life gekommen bist. We're going to leave this life safe. It's going to be translated into many languages. Jesus is doing beautiful stuff. Wir werden dieses Life speichern und es wird in viele Sprachen übersetzt werden. Jesus tut wunderschöne Dinge. Thank you. Bye bye. Danke und tschüss.